Länderblenden ohne Ende. Die Band fängt an zu spielen. Unsere Seelen beginnen zu vibrieren. Das hat gerade erst begonnen. An der Bar, Gläser voll mit Alkohol, Frauen ohne Erinnerung, Nacht des reinen Geschmacks. Sex, Drogen, Alkohol, nach dem Konzert, Blut. Sex, Drogen, Alkohol, Nacht des Vergnügens und Furor. Der Schweiß im Raum, die Leidenschaft erreicht ihren Höhepunkt. Wir enden ohne Grund, es bleibt nur die Emotion. Ich zu.